Kundgabe 6484. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.02.1956. Bindung mit Gott im freien Willen. Alles wird euch zur Vollendung dienen, was euch zur Bindung mit mir veranlasst. Denn diese Bindung mit mir gibt euch die Kraft, meinen Willen zu erfüllen. Und die Erfüllung meines Willens sichert euch auch das Ausreifen eurer Seelen. Eine Seele, die sich niemals von mir löset, kann Freuden und Leiden erleben. Sie wird stets mehr sich mir anschließen, und sie hat dann schon ihre Erdenlebensprobe abgelegt. Sie hat ihren mir einst abgewandten Willen voll und ganz mir geschenkt. Sie ist freiwillig zu mir zurückgekehrt und hat sich von meinem Gegner völlig gelöst. Bin ich für einen Menschen zum Lebensinhalt geworden, dann wird auch das Erdenleben keinen schädlichen Einfluss mehr auf die Seele ausüben, selbst wenn sie in dem Pflichtenkreis aufgeht, der ihr gestellt wurde im Erdenleben. Es kann jeder Mensch den Zusammenschluss mit mir auf Erden schon herstellen, und er wird dennoch nicht untauglich sein für die ihm gestellten Anforderungen. Er wird auch sie bewältigen können, weil er nun mit mir schaffet und wirket und meine Kraft ihm ständig zuströmt. Geistig zu streben braucht kein Versagen im irdischen Leben zu bedeuten. Nur werden die Weltmenschen nicht davon zu überzeugen sein, weil sie eine Ausrede benötigen, wenn ihnen ihr geistiges Manko vorgehalten wird. Überaus gesegnet ist das Erdenleben eines Menschen, der sich mir voll und ganz ergeben hat. Denn solange er auf Erden weilet, werde ich ihm wahrlich nicht die Kraft entziehen, auch irdisch tätig sein zu können. Aber er muss das geistige Streben voransetzen. Ich muss ihm Lebensinhalt sein, und er muss stets die Kraft aus mir schöpfen, niemals aber allein an eine irdische Arbeit herangehen, die ihm dann so schwer erscheinen wird, dass er sich zu mir wendet, weil ich das so will. Euer Erdenlebenszweck ist die Rückkehr zu mir im freien Willen. Darum wird auch alles im Leben so an euch herantreten, dass ihr euch veranlasst fühlen könnet, euch an mich zu wenden. Und was nun auch geschieht, es ist von Segen, wenn ihr dadurch die Bindung herstellet mit mir. Ich kann euch Menschen nicht sichtbar in den Weg treten und euch gleichsam zwingen, mir zu folgen. Ich muss aber dennoch solche Mittel anwenden, durch die ich es erreichen kann. Und es ist die Not wahrlich ein wirksames Mittel, euch die eigene Kraftlosigkeit erkennen zu lassen und euch zu bewegen, einen Hilferuf zu mir zu senden, den ich gern erhören werde, um euch immer näher an mich zu locken. Aber ihr könnet es mir glauben, dass ich euch jede Not fernhalte, so wie ihr mein geworden seid, so wie ihr euch gedanklich mir so verbunden habt, dass ich ständig neben euch einhergehen kann. Das festeste Band knüpft ihr an durch die Liebe. Denn wirket ihr in Liebe, dann wirket ihr mit mir, der ich die ewige Liebe bin. Darum wird oft die Not Antrieb sein zum Liebewirken. Ihr könnet mich um Hilfe bitten, ihr könnet aber auch selbst Hilfe leisten euren Mitmenschen. Und immer verbindet ihr euch dann mit mir, und jegliche Bindung sichert euch geistigen Aufstieg. Ihr legt dann euer Erdenleben mit Erfolg zurück, wenn ich nicht mehr wegzudenken bin in eurem Dasein. Dann habt ihr wahrlich alles gewonnen, denn dann erfasst euch meine Liebe und gibt euch geistig und irdisch alles, was euch mangelt. Dann wird euer Erdenwandel segensreich sein, denn ihr werdet auch eure Mitmenschen veranlassen wollen, dass sie sich mir anschließen. Ihr werdet, durch meine Liebekraft getrieben, auch sie aufmerksam machen auf ihren Erdenlebenszweck. Ihr werdet ihnen in ihrer Not den Weg zeigen zu mir. Denn mit mir vermöget ihr alles, ohne mich aber bleibet ihr schwach und unreif, und eure Seele kann sich nicht vollenden. Amen.